können nicht! Kein Benzin! Gut, Kanister leer! Bitte helfen! Helfen Sie uns! Ich wiederhole! Drehen Sie um! Geht nicht! Fahren Sie zurück auf offene Meer! In Zeno! Fahren Sie zurück, wo Sie herkommen! Bitte helfen Sie uns! Frau Kindtier, bitte! Hilfe! Hilfe, bitte! Ein einzelner Soldat stand an der Reling. Letzte Warnung! Er zögerte einen Moment. Dann legte er sein Gewehr an und schoss. Der Soldat hatte unter die Wasserlinie gezielt und getroffen. Das Holz war gesplittert und durch das Loch strömte Wasser schnell ins Boot. Mit einem Mal bekam das Boot Schlagseite und kippte zur Seite. Die Menschen fielen ins Meer. Keiner konnte schwimmen. Niemand hörte ihn. Gabriel sah die Lichter der Insel. Kaum fühlte er noch seine Beine, seine Arme. Doch er klammerte sich mit aller Kraft an einen Riemen. Plötzlich fühlte er eine Stärke, die ihn umhüllte. Sie war warm und dunkel und schützte ihn. Der Soldat, der auf das Boot geschossen hat, ist böse. Das Schiff, von dem der Soldat geschossen hat, ist böse. Das Land, aus dem das Schiff kommt, ist böse. Der Soldat, das Schiff und das Land. Sie müssen für ihre Schuld bezahlen. Sie müssen für ihre Schuld bezahlen. Das Perseus-Protokoll. Nach dem gleichnamigen Roman von Kai Hensel. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zülker. Erster Teil. Der Mann mit dem Koffer. Kreta. 20 Jahre später. 11. August. Ferienanlage bei Heraklion. Sag mal, hast du in Berlin angerufen? Nee, noch nicht. Der Anruf. Du, im Hotel gibt's WLAN, da kannst du Skype. Die Entscheidung. Ich mach's heute Nachmittag, ja? Warum habe ich meiner Freundin und denen nur davon erzählt? Der Friede des sommerheißen Strandvormittags war zerstört. Mama! Es ging nicht nur um den Wechsel eines Studienfachs. Mama! Es ging um einen Neuanfang. Mensch, Mama! Ja, Julian? Oh, mir ist so langweilig. Ach Mensch, Julian, dann geh doch schwimmen. War ich doch schon. Dann geh halt noch mal. Okay, meinetwegen. Aber nicht hinter die Bojen, ist das klar? Ja. Du, in deiner WG, da kannst du jedenfalls nicht bleiben. Wieso denn nicht? Na, wenn dich deine neuen Kommilitonen besuchen und sehen deinen kiffenden Mitbewohner da am Frühstückstisch. Frederik kifft nicht mehr. Ach. Nee, jedenfalls nicht am Frühstückstisch. Ach Mensch, such dir doch was Eigenes. Im Westend oder am Wannsee zum Beispiel. Jedenfalls in einer besseren Gegend, wo Leute wohnen, die... Die was? Naja, mit denen du später auch zu tun haben wirst. Ich weiß nicht. Wo willst du denn hin? Ich steige aufs Fahrrad. Bei der Hitze? Bin gegen Abend zurück, ja? Ciao. Die Sonne brannte von einem wolkenlosen Himmel. Vor mir ragte der Gipfel des Psilorites in den Himmel. Die Piste stieg an, in enger Kurve durch staubiges Geröll. Rechts neben mir fiel die Felswand steil ab. Kein Wasser mitgenommen. Du bist es denn überhaupt? Bin ich oben in der Quelle. Der Pfad führte auf eine Hochebene. Hier und da flatterten Schmetterlinge durch die vertrockneten blauen, gelben, violetten Blüten. Ungefähr in der Mitte der Hochebene stand ein weißer Ford Fiesta. Daneben ein Mann. Er pinkelte. Entschuldigen Sie. Haben Sie vielleicht einen Schluck Wasser für mich? Bitte? Ein Schluck Wasser. Der Mann wirkte nicht wie ein Einheimischer. Eher wie ein Tourist, allein im Urlaub. Ich habe ein paar Dosen Cola. Oh, das wäre auch okay, aber ich habe überhaupt gar kein Geld dabei. Kein Problem. Der Mann beugte sich über den Sitz und holte aus einer Plastiktüte eine Dose Cola. Hier, ist nicht gekühlt. Das macht doch nichts, danke. Auf der Rückbank fiel mir ein Metallkoffer auf. Er wirkte fast wie ein Safe. Mit starken Schlössern und Beschlägen. Was machen Sie denn so hier oben? Ich mag die Berge lieber als den Strand. Ja, ich auch. Und ich mag Fahrräder lieber als Autos. Ich habe gehört, es soll hier seltene Schmetterlinge geben. Mögen Sie Schmetterlinge? Ja. Tausend Dank. Sie haben mich jetzt echt gerettet. Wären Sie so nett und könnten die leere Dose mitnehmen? Ich würde sie jetzt ungern hier oben liegen lassen. Ja, gut. Danke. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Fahrt. Respekt für Ihre Kondition. Gerade wollte ich mich aufs Fahrrad setzen, da sah ich hinter dem Wagen Blut. Ein paar angetrocknete Spritzer auf der Stoßstange, weitere auf dem Schotter. Eine Spur führte ins Gelände. Abgebrochene Zweige, als sei ein Körper ins Gebüsch geschleift worden. Ja, dann, ich muss da mal weiter. Ja. Wiedersehen. Der Mann fixierte sie. Ich winkte zum Abschied. Hat er bemerkt, dass ich das Blut gesehen habe? Ich musste schnell weg. Aber nicht zu schnell. Meine Fahrt darf nicht wie eine Flucht aussehen. Der Mann kam ihr nach. Er trieb sie vor sich her. Fast berührte die Stoßstange ihr Hinterrad. Dann führte die Piste steil bergab. Jetzt war es unmöglich zu bremsen, ohne die Kontrolle über das Fahrrad zu verlieren. Ich muss es bis zur nächsten Straße schaffen. Es gab keinen Ausweg. Links war nur Felswand, rechts die Böschung. Ich riss den Lenker um und rutschte mit dem Rad über den Rand der Böschung. Sie überschlug sich, rollte den Hang hinunter. Sie krallte sich an den Zweigen fest und fand Halt. Das Rad rutschte weiter in die Tiefe. Oben hielt der Wagen. Arme und Beine waren zerkratzt, bluteten ein wenig. Aber ich hatte zum Glück nichts gebrochen. 30 Meter weiter fiel die Böschung ab zu einer Schlucht. 30 Meter weiter. Und der Wagen hätte sie senkrecht in die Tiefe gestoßen. Ich kletterte weiter den Abhang hinunter, bis ich Deckung hinter einem Felsen fand. Der Mann stand am Rand der Böschung. Er blickte den Abhang hinunter, horchte in die Stille. Ich weiß genau, wo du bist. Gut, dann komme ich jetzt runter. Der Typ versuchte, den Abhang vorsichtig runterzuklettern. Aber seine Slipper waren zu rutschig. Er hielt sich am Gebüsch fest und kam langsam näher. Ich hob einen Stein auf. Gleich wirst du dich wundern. Der Mann rutschte auf dem Geröll aus. Ich stand auf, warf den Stein und traf ihn am Oberschenkel. Hau ab! Er rutschte weiter. Ein Stein traf ihn am Rücken. Ein zweiter streifte seine Hüfte. Er war höchstens 10 Meter entfernt. Einfach größere Steine. Ich wusste, mit jedem Meter, den er näher kam, würde ich besser treffen. In seiner Hand klappte ein Messer auf. Die Klinge war blutig. Hau ab! Lass mich in Ruhe! Verschwinde! Mit einem größeren Brocken traf ich seinen Bauch. Er krümmte sich, ließ das Messer fallen. Seine Hände griffen in dornige Zweige. Der Abhang war zu steil. Der nächste Stein konnte ihn am Kopf treffen. Er hob das Messer wieder auf. Ein Feuerstein. Groß und scharfer Kante. Verpiss dich! Der Stein traf ihn an der Schulter. Scheiß Nutte, du! Es war ihm klar, auf der Flucht bergab würde sie schneller sein als er. Das Risiko war zu groß. Er trat den Rückzug. Schritt für Schritt, Meter für Meter. Ich hatte gewonnen. Aber ich warf weiter Steine nach ihm. Der Mann erreichte den Rand der Böschung und floh in die Deckung seines Wagens. Verfluchte Scheiße, was war das denn? Oh, Scheiße. Der Rahmen ist gebrochen. Da ist wohl nichts mehr zu machen. Weiter unten erreichte ich einen Trampelpfad, der ins Tal führte. Erst sah sie Schafe, dann einen Traktor. Paracalo! Schließlich den Traktorfahrer, der gerade in einen Apfel biss. Hätten Sie vielleicht ein Handy für mich? Heraklion, 12. August. Danke. Als der griechische Staat noch Geld hat, hat er seinen Polizistenwagen mit Klimaanlage spendiert. Inzwischen reicht's nicht mal mehr für einen neuen Auspuff. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Ist das Wasser für mich? Ja. Danke. Sie hatten gestern ein Problem im Siluritis-Gebirge? Jemand wollte mich umbringen. Ich erzählte vom Ausflug in die Berge, meinem Durst, der Begegnung mit dem Mann, die Cola-Dose, die Blutspuren. Können Sie den Mann beschreiben? Er hatte dünnes, blass, blondes Haar. Nichts an seinem Gesicht war auffällig. Nichts hatte Kontur. Mittelgroß, würde ich sagen. Ich beschrieb die Flucht auf dem Rad, die Verfolgung, seinen Versuch, mich auf dem Rad in die Schlucht zu stoßen, das Messer in seiner Hand. Was haben Sie getan? Ich habe ihn mit Steinen beworfen. Mit Steinen? Ja, was sollte ich denn sonst machen? Haben Sie ihn verletzt? Nein, ich glaube nicht. Er ist zu seinem Wagen geklettert und wieder zurückgefahren. Er hat wohl die Blutspuren beseitigt. Na, er musste ja die Leiche wieder mitnehmen. Falls dort eine Leiche gelegen hat. Ja, wir haben jedenfalls keine dort gefunden. Ja, aber warum sonst hat er versucht, mich zu töten? Ja. Ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen an dem Mann? Oder im Auto? Die Plastiktüte mit den Cola-Dosen. Und ein Koffer. Ein Koffer? Er lag auf dem Rücksitz. Er ist mir aufgefallen, weil der Wagen sonst leer war wie ein Mietwagen. Und weil der Koffer irgendwie ungewöhnlich aussah. Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Naja, zuerst dachte ich, es sei ein Safe, bis ich den Griff gesehen habe. Der Koffer war aus Metall, vielleicht auch Stahl, ich weiß nicht, also starke Schlösser und Beschläge. Und wie groß? Ungefähr einen Meter breit und einen halben Meter hoch. Scheint ein Sicherheitskoffer gewesen zu sein. Ja. Frau Brecht, wie lange haben Sie vor, auf Kreta zu bleiben? Noch 8 Tage. Ich will keine Panik verbreiten. Also wahrscheinlich werden wir von diesem Mann nie wieder etwas hören. Ja, aber das Blut. Was sollen wir machen? Wir haben keine Zeugen, keinen Beweis, nicht mal Indizien. Sie sagen, er wollte Sie die Schlucht hinunterstoßen. Ja. Aber sein Wagen, hat er Ihr Fahrrad berührt? Gibt es Lackspuren? Nichts, es gibt nichts. Es kann aber sein, dass der Mann Sie sucht. Ist unwahrscheinlich, aber möglich. Halten Sie die Augen offen. Bleiben Sie unter Menschen. Und Ihre Radtouren da in die Berge, ja? Sind gestrichen. Bitte. Piräus, 12. August. Gabriel verließ die Fähre über die Rampe. Zwischen Rucksacktouristen und französischen Rentnern, die über den Gestank der anfahrenden Lastwagen schimpften. Er ging über den Kai, vorbei an streunenden Hunden und einer bettelnden Zigeunerin. Über der Schulter trug er eine Reisetasche. In der Hand hielt er, am Gelenk mit einer Schlaufe gesichert, einen Stahlkoffer mit starken Schlössern. In einer Nebenstraße unter einer Palme stand ein Wagen mit getönten Scheiben. Die Scheinwerfer blitzten auf. Gabriel wechselte die Straßenseite und stieg ins Auto. Hatten Sie eine gute Überfahrt? Hafenstreik in Heraklion. Die Fähre konnte erst nach Mitternacht ablegen. Und weiter nichts. Keine Probleme. Sie sehen, ich habe den Koffer. Seit wann streiken hier die Müllarbeiter? Seit 10 Tagen. Die Menschen werden zornig. Gut für uns. Ne? Vor 2 Stunden wurde ein Schlauchboot gefunden an der Südküste Kretas. Mit festem Rumpf und starken Außenbordern. Die Polizei untersucht die Sache. Tja, soll sie? Es wäre besser, das Boot wäre nicht gefunden worden. Also der Mann wäre zurückgekehrt. Das war leider nicht möglich. Warum nicht? Wo ist der Mann? Er wird nicht mehr reden. Haben Sie ihn umgebracht? Ich wollte, dass das Schlauchboot gefunden wird. Warum? Lassen Sie die Spur verfolgen. Ein paar Verdächtige verhaften. Werfen Sie den Zeitungen ein paar Brocken. Wozu soll das gut sein? Wenn es soweit ist, Dann wollen Sie doch nicht überrascht wirken, oder? Halten Sie bitte da vorne, an der Metrostation Kalithia. Jawohl, mach ich. Also, Sie wollten das beste Pferd. Sie haben das beste Pferd. Sie sind der Reiter. Konzentrieren Sie sich auf das Ziel. Die Steinchen auf dem Weg, die überlassen Sie einfach mir. Guck mal, Maria, hab ich gefunden. Ganz tief im Wasser. Wow, eine rosa Sonnenbrille, die steht dir super. Und wie war's bei der Polizei? Nur Routine. Und hier? Ach, Robert hat sich immer noch nicht gemeldet. Der scheint seinen Sohn gar nicht zu vermissen. Weißt du, ich würde mir wünschen, dass der anruft und sagt, dass sein Verhältnis mit dieser Feldenkreisschlampe ein Riesenfehler war. Und dass er sich eine zweite Chance wünscht. Peng, du bist tot, Maria! Oh. Oh. Oh. Ach, Julian, jetzt lass das doch mal. Hast du in Berlin angerufen? Nein, noch nicht. Also, weißt du, ich verstehe dich nicht. Du hast Wochen und Monate für diese Prüfung gepaukt, ja? Und dann bist du unter den 12 Glücklichen von 800 Bewerbern. Ja, ich weiß. Hände hoch, Maria! Heirat oder Leben? Leben! Leben! Jetzt hör mal auf mit dem Quatsch, Julian. Ups. Nicht mal im Urlaub hat man seine Ruhe. Hallihallo? Für dich? Brecht? Ja? Hier Kommissar Hierakakis. Wo sind Sie? Am Strand. Gehen Sie in Ihr Zimmer und achten Sie darauf, dass Ihnen niemand folgt. Packen Sie, was Sie für 3 Tage brauchen. Ich warte vor dem Hotel im Wagen. Wie jetzt? Sie müssen Kreta verlassen. Können Sie mir mal erklären, was eigentlich los ist? Heute Morgen wurde ein Boot gefunden, versteckt in einer Bucht. Ein Schlauchboot mit ungewöhnlich starken Außenbordern. Darin befand sich eine Bootskiste. Groß genug, um einen Sicherheitskoffer, wie Sie ihn beschrieben haben, zu transportieren. Außerdem haben wir noch ein GPS-Gerät gefunden und 2 Flaschen Mineralwasser, die aus Libyen stammen. Libyen? Ja, von Kreta bis zur Küste Libyens sind es nur ungefähr 300 Kilometer. Und Sie glauben, dass der Mann, den ich in den Bergen getroffen habe, mit dem Boot gekommen ist? Ich vermute eher, dass der Koffer mit dem Boot gebracht wurde. Deshalb hatte der Mann einen Mietwagen. Vermutlich hat er den Kurier ermordet und Sie sind auf dem Rad dahergekommen, als er die Leiche loswerden wollte. Aber das ist natürlich alles Spekulation. Und was ist in dem Koffer? Wir wissen es nicht. Aber Sie haben doch eine Vermutung. Ich sage Ihnen schon mehr, als ich darf. Weil ich möchte, dass Sie begreifen, Sie sind in Gefahr. Haben Sie in die Zeitung geschaut? Nein. Seite 4. Ein Artikel mit Foto, in dem steht, dass Sie einen Unfall mit dem Rad hatten und ein Traktorfahrer Sie aus einer Felsspalte befreit hat. Aber das stimmt doch gar nicht. Ich weiß. Aber worüber sollen die Zeitungen hier schreiben? Deutsche überschätzen ihre Kräfte, Grieche rettet sie. Das wollen die Leute hier lesen. Besonders in diesen Zeiten. Totaler Schwachsinn. Naja, aber das Problem ist dieses Foto in der Zeitung, das der Traktorfahrer von Ihnen mit seinem Handy gemacht hat. Deswegen wollen Sie, dass ich Kreta verlasse, weil mich der Mann finden könnte. Ja. Ich soll nach Deutschland zurückfliegen. Besser. Der griechische Staat macht Ihnen ein Angebot. Dieser Umschlag enthält ein Flugticket nach Athen. Außerdem eine Hotelreservierung. 3 Nächte Titania Hotel, 4 Sterne. Sie werden sich wohlfühlen. Warum wir das machen? Weil es billiger ist, als Ihnen Bodyguards an den Strand zu stellen. Eine deutsche Touristin, die aus Sicherheitsgründen ihren Urlaub abbrechen muss. Schlecht fürs Image. Und Schlagzeilen über eine ermordete Touristin wären katastrophal. Und warum 3 Nächte? Wir hoffen, dass wir bis dahin mehr wissen. Das Problem ist, ich bin mit einer Nachbarin hier. Sie hat einen 5-jährigen Sohn. Sie ist gerade in einer schlechten Situation, weil ihr Mann sie verlässt. Ich muss ein bisschen auf sie aufpassen. Ihr Foto ist in der Zeitung, ja? Sie sind die einzige Zeugin. Wir können sie nicht schützen. Scheiße. 3 Tage Athen. Auf Staatskosten. Es wird Ihnen gefallen. Athen, 12. August. Sie sind tatsächlich Magier? Man hält mich dafür. Ja, aber was ist der Trick? Verrät ein Magier sein Geheimnis? Nein, natürlich nicht. Ich habe alle 5 Bibeln gleich gefertigt. In allen 5 Bibeln begann die Aussparung im 4. Kapitel des 2. Buches Samuel. Alle Seiten waren herausgeschnitten, bis auf einen 9 mm breiten Rand. Sie haben wundervoll gearbeitet. Der Hohlraum reichte durch alle Bücher des Alten Testaments, die Evangelien, die Apostelgeschichte bis zum 2. Korintherbrief. Er hatte eine Tiefe von 8,6 cm. Die Heilige Schrift. Die Innenkanten waren sorgfältig verleimt. Es ist Ihnen bestimmt nicht leicht gefallen, sie zu zerstören. Es sind kostbare Klosterbände. Ja, sie besitzen ihre ganz eigene Magie. Ach, möchten Sie vielleicht eine Tasse Tee? Nein, das kann ich Ihnen doch nicht zumuten. Ach, nein, ich hole Ihnen eine Tasse. In dem schmalen Laden standen alte Bücher vom Dielenboden bis unter die Decke. Die Raritäten, vor allem Bibeln und alte Atlanten, lagen verschlossen in einer Vitrine. Während der Arbeit habe ich mich gefragt, was für eine Magie kann das sein? Bücher mit einem Hohlraum? Vielleicht unter Tücher? Könnte sein. Ich zeige den Trick in Athen zum allerersten Mal. Öffentlich? Ja, vor einem auserlesenen Publikum. Und wenn der Trick Erfolg hat? Dann sieht man ihn im Fernsehen. Aha. Ich könnte ihn... Ja? Ah, nein, nein, das ist Ihnen zu kindisch. Ach, nein, bestimmt nicht. Ach, ich... Einen kleinen Zaubertrick könnte ich Ihnen verraten. Ach, also das wäre wunderbar. Ja, er wird Ihre Kunden beeindrucken. Oh, bitte. Aber wir dürfen dabei nicht gestört werden. Ich habe sowieso schon geschlossen. Schön. Wir brauchen zwei Bücher. Ein grünes und ein rotes. Die zwei da oben, die wären ideal. Moment. Ich hole sie. Sie stellte eine Trittleiter vor das Regal und kletterte mühsam die Stufen hinauf. Sie musste sich auf die Plattform stellen, um an das Buch zu kommen. Dies da? Ja, genau das. Und dann das andere rechts, das rote. Nenn ich das noch weiter rechts. Also. Noch ein bisschen. Gabriel reichte ein leichter Tritt. Ja. Das. Die Frau stürzte, ein Schlag mit dem Buchrücken ins Genick. Tut mir leid. Sie dürfen mir das nicht übel nehmen. Es ist nichts Persönliches. Er stülpte die Tüte über ihren Kopf und presste die Hand auf ihren Mund. Er sah dem Aufbäumen ihres Körpers zu, dem letzten Zucken. In zwei weiteren Tüten verstaute er die Bibeln. Dann löschte er das Licht und ließ den Rollladen runter. Guten Tag. Das Titania Hotel befand sich in der Nähe des Syntagma-Platzes. Mein Zimmer ist auf den Namen Maria Brecht reserviert. Mein Problem war, okay. Ich war total pleite. Können Sie sich bitte hier eintragen? Schon vor der Reise hatte ich kein Geld. Ja. Undine hatte mir den Urlaub spendiert. Ist das Zimmer bezahlt? Selbstverständlich. Einzelzimmer mit Panoramablick. 3 Nächte inklusive Frühstück. Mhm. Und wer hat es bezahlt, wenn ich fragen darf? Moment, da schaue ich mal. Ja, hier. Auf der Rechnung ist Hellas S.A. eingetragen. Warum war die Rechnung nicht auf die Polizei oder eine Behörde ausgestellt? Und der Betrag wurde in bar bezahlt. Wer um alles in der Welt steckte hinter Hellas S.A.? In bar? Na, warum nicht? Das ist alles korrekt. Und auf der Rechnung ist auch die Mehrwertsteuer ausgewiesen. Hier, sehen Sie. Alles korrekt und in Ordnung. Achter Stock. Panoramablick auf Bürotürme und Wohnblocks. Wenn ich ganz nach links blicke und mein Gesicht gegen die Scheibe drücke, kann ich sie sehen. Die Akropolis. Ich hatte noch 40 Euro im Portemonnaie. Außerdem meine gesperrte Kreditkarte und die Scheckkarte eines ebenfalls gesperrten Girokontos. Und auf meinem Prepaid-Handy hatte ich noch ein Guthaben von 20 Euro. Trotzdem wollte ich mir meine gute Laune nicht verderben lassen. Athen, 13. August. Ein trockener, warmer Wind wehte Papier und ein Plastikbecher über das Pflaster. Schleierwolken zogen über den weißblauen Himmel. Nur wenige Menschen waren in der Fußgängerzone unterwegs. Die Geschäfte warben mit Rabatten von 30, 50, 80 Prozent. In den Seitenstraßen standen Müllcontainer, manche umgestürzt, alle überfüllt. Gestern hatte der Müll sich mit Wasser vollgesogen, jetzt faulte er und stank. Die schwarz gekleidete, rundliche Frau in der Lobby. Diese Frau folgte mir jetzt durch die Fußgängerzone. Kommissar Jerakakis hatte mir geraten, sich bei ihm zu melden, wenn etwas Ungewöhnliches passierte. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist vorübergehend nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt. Das Wasser war kalt und roch nach Chlor. Gabriel liebte kaltes Wasser nicht. Vor 5 Monaten hat er das letzte Mal unter einer kalten Dusche gestanden. In Sirte, Libyen. 3 ehemalige Studenten der Al-Tahadi-Universität träumten von einem Neubeginn in Kanada oder Neuseeland. Dort in Sirte saßen sie auf einem Schatz. Doch hatten sie niemanden, an den sie ihn verkaufen konnten. Bis auf Gabriel. Meine Auftraggeber brauchen einen Beweis, dass es funktioniert. Wie können Sie ihn an Hühnern oder Ziegen demonstrieren? Hühner oder Ziegen reichen nicht. Ja, da müssen Sie warten. Wie lange? 2 Tage, nicht mehr. 2 Tage. Ja, dann können wir es Ihnen zeigen, in der Wüste. Gabriel prüfte im Spiegel seine linke Schulter. Die Spitze des Steins hatte sich bis auf das Schlüsselbein gebohrt. Die Wunde war gerötet und etwas geschwollen. Sie schmerzte aber nur, wenn man drückte. Die Demonstranten standen hinter Barrikaden aus Absperrgittern und Stacheldraht. Sie hielten Transparente hoch. Polizeiwagen und Wasserwerfer standen auf der anderen Straßenseite. Am Rand schauten chinesische Touristen zu und fotografierten die Szenerie. Ausgerechnet die Chinesen. Das Land, das uns aus dem Dreck helfen soll. Die dicke Frau stand hinter mir, starrte durch eine Sonnenbrille auf die Barrikaden. Wer sind Sie? Warum verfolgen Sie mich? Haben Sie das Gefühl, Sie werden beschattet? Allerdings. Durchsucht jemand Ihr Hotelzimmer, hört Ihr Telefon ab. Was wollen Sie? Warum sind Sie nach Athen gekommen? Was geht Sie das denn an? Sie sind in eine Sache hineingeraten, Frau Brecht. Woher wissen Sie meinen Namen? Sie haben Dinge gesehen, die Sie nicht sehen sollten. Ach ja? Ohne mich kommen Sie aus der Sache nicht raus. Ich habe der Polizei alles gesagt. Trauen Sie in Griechenland nie einem Polizisten. Wer sind Sie? Sagen Sie mir lieber, warum Sie hier stehen. Ich will die Akropolis besichtigen. Ja, warum sagen Sie das denn nicht gleich, Schätzchen? Zählen Sie bis 30 und dann folgen Sie mir. Tolles Boot, ich liebe schon jetzt. Warum verkaufen? Ich muss. Es wird alles teurer. Ich kann es mir nicht mehr leisten. Wozu das hier, die Fernseher? Das Raymarine. Zeigt Ihnen alles an. Wassertemperatur, Geschwindigkeit, Tiefe. Und kleine Punkte da? Fische. Richtig schönes Griechenland, nur in Wasser. Da könnten Sie recht haben. Von hier aus kann man nicht sehen, wie dreckig Griechenland geht. Glauben Sie, Griechenland kommt raus aus Scheiße? Wasser? Ich glaube nicht. Soll sagen, warum? Schlendrian. Grieche arbeitet nicht. Ich importiere Kühlschrank, Mikrowelle, alles aus Türkei. Arceli, gute Marke. Baut Grieche Kühlschrank? Nicht. Baut Mikrowelle, Waschmaschine? Nicht. Baut Feta-Käse. Können Sie stellen in türkischen Kühlschrank. Aber Grieche ist stolz. Stolz wie Grieche, sagen wir in Ukraine. Aber jetzt ich frage, worauf? Ja, wollen Sie eine Probefahrt machen? Steckt viel Arbeit ins Schiff, viel Liebe. Ja. Stoffpolster, handgenäht von Ihrer Frau. Aber jetzt kommt Halori mit großem Schwanz wie ich. Kauft Ihnen ein Boot ab für Preis zum Heulen. Schippert von Insel zu Insel und fickt Hafenmutter. Auf Stoffpolster, genäht von Ihrer Frau, handgenäht. Wenn es Ihr Boot ist, sollen Sie Ihren Spaß haben. Ich zeige Ihnen jetzt, wie es gesteuert wird. Wegen der Demonstration war das Gelände der Akropolis geschlossen. Die dicke Frau hat einen Typen mit Vollbart und Che Guevara-T-Shirt gerufen, der eine Seitentür mit einem Werkzeug öffnete. Kommen Sie, schnell! Danke, Fidel! Der Bärtige verriegelte hinter mir wieder die Tür und ging zurück zu den Barrikaden. Willkommen auf der Akropolis. Übrigens, mein Name ist Eleni Chalanis. Heute ist der Glückstag, Kindchen. Ja, warum? Nun ja, Sie sehen die Akropolis ohne Touristengesocks. Ich bin Journalistin. Ach so. Mhm. Und worüber schreiben Sie? Mein Gebiet ist so speziell, dass sich in Griechenland kaum jemand dafür interessiert. Ich schreibe nämlich die Wahrheit. Ja. Hinter den Ticketschaltern kletterten wir über Sperrstangen und stiegen die Marmorstufen einer antiken Treppe hinauf. Beeindruckt? Ja, die Akropolis sieht von Weitem irgendwie besser aus. In diesem Land sieht alles von Weitem besser aus. Kommen Sie. Wir liefen auf den Parthenon zu und kamen gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie ein Transparent knatternd herunterrollte. Occupy the system. Das Transparent würde es in die Abendnachrichten schaffen. Überall in Europa. Und die Deutschen würden vorm Fernseher sitzen, den Kopf schütteln und sagen, die Griechen. Und alles von unserem Geld. Haben Sie sich mein Angebot überlegt? Sie haben mir gar kein Angebot gemacht. Ich will Ihre Geschichte. Ich will Sie exklusiv. Sie reden mit niemandem außer mir. Will jemand Informationen? Schweigen Sie, ruft Sie jemand an, legen Sie einfach auf. Ich habe keine Geschichte. Ich bin Touristin. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Das glauben Sie im Ernst? Zufall? Dass Sie in Athen sind, ist Zufall? Kein Zufall, aber irgendwie... Jemand spielt mit Ihnen, Frau Brecht. Jemand schreibt Ihre Geschichte. Und ich würde nicht darauf wetten, dass diese Geschichte gut für Sie ausgeht. Und welche Geschichte schreiben Sie? Eine Geschichte, die größer ist als alles, was Sie sich vorstellen können. Ich kenne Hintergründe, die Sie nicht einmal ahnen. Aber ich stehe unter Druck. Nennen Sie es Deadline? Was war das? Tränengas. Die Chinesen sind weg. Jetzt stürmt die Polizei die Barrikaden. Sagen Sie, woher sind Sie so gut über mich informiert? Dass ich in Athen bin, in welchem Hotel ich wohne? Belasten Sie sich doch nicht mit Details. Die Polizei will mich hier verstecken. Haben Sie Kommissar Hierakakis bestochen? Ich habe es nicht nötig, einen Kommissar zu bestechen. Ich habe dem Kommissar meine Geschichte schon erzählt. Sie haben eine Aussage gemacht? Ja, klar. Ein Protokoll mit Stempel und Unterschrift? Nicht direkt. Der Kommissar hat Notizen gemacht. Notizen? Wie reizend. Ich hatte das Gefühl, der Kommissar nimmt die Sache sehr ernst. Vergessen Sie Ihre Gefühle. Es gibt also bloß diesen Artikel in der Zeitung. Über eine blonde Deutsche, die mit ihrem Mountainbike die Berge runterrast, als ob sie auf der Flucht ist. Ich war nicht auf der Flucht. So steht es aber in der Zeitung. Und dann gibt es dann noch ein paar Notizen eines Kommissars, von denen Sie wahrscheinlich nicht einmal eine Kopie haben. Okay. Sie haben recht. Wie viel zahlen Sie? Entschuldigung? Ja, ich habe noch 40 Euro im Portemonnaie. Mein Konto ist gesperrt. In 3 Tagen muss ich 400 Euro fürs kaputte Mountainbike auftreiben. Das ist meine Geschichte. Wie viel ist sie im Wert? Was? Kommen Sie. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer und heute Abend kommen Sie dann mit auf eine kleine Feier. Dann werden wir Ihren kleinen Engpass schon klären. Eine Deutsche ohne Geld in Griechenland. Die Welt ist aus den Fugen. Sie ließen die Insel Aegina hinter sich und steuerten aufs offene Meer. Stolz muss kommen von Arbeit. Stolz ohne Leistung ist wie Ficken ohne Eiersack. Ukraine vor 10 Jahren. Dreck. Und heute immer noch Dreck. Aber goldener Dreck. Griechen, wir scheißen zu mit Geld. Was sind Sie Beruf? Ich bin Lehrer. Heilige Scheiße, warum machen nichts Anständiges? Kuschelrank verkaufen, Arsenik, nicht Probleme. Wissen Sie, warum man raucht griechische Beamte nicht in Pfeife? Weiß ich nicht. Denken Sie. Ich habe keine Ahnung. Warum? Man kann griechische Beamte... Wir sind schon ziemlich weit draußen. ...rauchen in einer... Kehren Sie um! Der Ukrainer wirkte den Motor ab, indem er einfach den Zündschlüssel drehte. Stimmt etwas nicht? Das Boot ist nicht das Richtige für Sie. Sie haben etwas gegen mich? Das habe ich nicht gesagt. Was sagen dann? Was sagen Sie? Ich möchte nur, Sie dass... Sie haben ein Problem? Nein, ich... Ich fürchte, Sie wollen Ärger. Ich möchte doch, nur... Doch, Sie wollten Ärger. Von Anfang an. Können Sie haben. Ich zeige Ihnen was. Was? Gabriel griff in seine Sporttasche, holte einen Metallzylinder heraus. Wissen Sie, was das hier ist? Metall, drei Segmente, ein Griff und... Der Schlagstock brach die rechte Kniescheibe. Der Grieche sackte zusammen. Gabriel stand über ihm, einen Fuß auf seiner Brust. Der Grieche spürte keinen Schmerz, hörte nur das Brechen der Knochen, als Gabriel zuschlug. Erst auf die Oberarme, dann auf beide Schenkel. Vier Schläge, vier gebrochene Knochen. Ich gebe Ihnen das Boot. Sonst werfen Sie mich irgendwo an den Strand. Gabriel holte aus seiner Tasche Gewichtsmanschetten und zog sie um die Arme und Beine des Griechen. Nein, bitte nicht. Ich habe eine Frau. Er packte ihn am Hemdkragen und am Gürtel. Ruhige, sichere Griffe, als ob er das jeden Tag machte. Wie ein Sack warf Gabriel den Griechen ins Meer. Die Gewichte zogen ihn in die Tiefe. Richtig schön. Das Griechenland nur im Wasser. Ah, Eleni Halanis, Athen. 14.200 Einträge. Die meisten Websites waren auf Griechisch. Und ich fand nur weniger biografische Angaben. Eine der jungen, scharfen Stimmen Griechenlands. Ihr Vater schien ein Topbanker gewesen zu sein. Der Vizegouverneur der Bank of Greece. Gehandelt wurde er sogar als Finanzminister. Aber er war vor 6 Wochen bei einem Raubüberfall auf seine Villa im Pool ertränkt worden. Merkwürdige Geschichte. Immerhin schien Eleni Geld zu haben. Nur das konnte mir helfen. Sicher wird sich bald alles als Missverständnis rausstellen. Wasser rieselte von Schieferwänden. Lampen hingen wie bunte Tropfen aus dem Nirgendwo. Flügeltüren öffneten sich zu einer Bar, an der Männer in hellen Anzügen lehnten. Frauen in schulterfreien, fließenden Kleidern schwebten über Milchglasfliesen wie sündige Engel. Eleni! Du bist die schönste Frau des Abends. Komm, trink ein Glas Champagner. Der Gastgeber wird dich gleich ansprechen. Yannis Kostaki. Er sieht gut aus und hat Geld. Ich bin sicher, er macht dir ein Angebot. Ja, und jetzt amüsier dich. In ihrem Paillettenkleid hielt sie jeder für ein durchgeknalltes, fettes Ding, mit dem man schäkern und lästern konnte. Wahrscheinlich war das Elenis Trick, um an alle möglichen Informationen ranzukommen. Ich trat an das Geländer der Terrasse. Am Himmel funkelten Sterne. Unten die Lichter der Stadt. Der Blick auf die Akropolis war fantastisch. Ist sie nicht wunderbar? Sehr beeindruckend, ja. Ja. Ja, nur wegen dieses Blicks habe ich diese Hütte gemietet. Das war der einzige Grund. Oh, ehrlich gesagt, ist mir hier alles zu neureich. Nehmen Sie mal diesen Swimmingpool. Ich meine, die Griechen sind verrückt, nicht? Die sind verrückt nach Swimmingpools auf Dachterrassen. So wie dieser, ja. Ja, ist das nicht albern? In einem Land, dessen Oberfläche zu 90% aus Wasser besteht. Tja. Sie sind die Deutsche. Ja. Mit dem Problem auf Kreta. Mhm. Eleni hat mir einen Namen gegeben. Ach, mein Gott, mein Gedächtnis. Maria Brecht. Ja. Ich darf sie Maria nennen. Ist eine Silbe weniger. Tja. Nennen Sie mich Yannis. Yannis. Ich habe Sie doch heute Morgen auf der Akropolis gesehen. Sie waren doch bei den Aktivisten, oder? Sie waren dort oben. Mhm. Das ist verrückt. Diese jungen Leute, die haben mich genervt, lieber Himmel. Ich habe Ihnen das Transparent geschenkt. Sie haben die Aktion mitfinanziert? Warum nicht? Occupy the System. Ich finanziere nicht. Ich versuche zu helfen. Ach, wirklich? Sehen Sie, Maria. Ich bin Investor. Ich investiere in Veränderung. In Menschen, die sich nicht einreden lassen, unsere Welt könne nur so sein und nicht anders. Ich komme aus Thessaloniki. Mit 17 bin ich aus Griechenland abgehauen. Ich habe die Enge nicht mehr ausgehalten, die Spießigkeit. Jetzt komme ich zurück. Warum? Klar, einige Griechen glauben immer noch, sie können so weitermachen. Ein Sparpaket hier, eine Rettungsspritze dort. Aber die Wut wächst. Ja, verstehen Sie, mit der Wut wächst die Kraft. Mit der Kraft wächst die Hoffnung. Ja, Griechenland war in seiner Geschichte immer groß, wenn es aufstand. Wenn es die Fesseln abwarf, voranging und anderen Nationen den Weg leuchtete. Ja, ich glaube, Griechenland steht wieder an diesem Punkt. Ja. Ja. Sie haben auf Kreta eine spannende Sache erlebt. Ein Boot, ein Mann, ein auffallend stabiler Koffer. Vielleicht sogar ein Mord. Woher wissen Sie das? Etwas ist schiefgelaufen. Naja, davon muss man ausgehen. Sie sind nach Athen gekommen. Eleni sagt, jemand hat sie gelockt. Vielleicht hat sie recht, vielleicht nicht. Trauen Sie Eleni? Ich kenne sie doch erst seit ein paar Stunden. Ach, tatsächlich? Aber sie redet von Ihnen, als seien Sie gute Bekannte. Ach ja? Was erzählte diese Frau über mich? Vertrauen ist ein kostbares Gut, Maria. Das dürfen wir nicht verschleudern. Ich hatte nicht vor, irgendjemandem zu trauen. Natürlich spüren wir alle diese Sehnsucht. Wir wollen Vertrauen, unsere Geheimnisse mit einem Menschen teilen. Aber nicht mit jedem. Und schon gar nicht umsonst. Also kreisen wir uns in kleinen Schritten. Wir beschnuppern uns, tasten uns ab. Jeder gibt ein wenig Preis. Und Janis, was geben Sie preis? Mein Interesse an Ihrer Person und an Ihrer Geschichte. Vertrauen Sie mir, Maria. Das werden Sie nicht bereuen. Beginnen wir mit einer einfachen Frage. Wo ist der Koffer? Ah, die Geschäfte laufen schlecht. Sie werden wieder besser laufen. Ich danke dem Herrn für jeden Tag. Rudi, hast du die Sachen bekommen? Da hinten an der Wand. An der Wand lehnte ein Koffer für ein Kanun, eine arabische Zither. Gabriel stellte den Kasten auf den Tisch und klappte den Deckel hoch. 4 65 mm Pearl-Handgranaten und ein faltbares PP-90-Maschinengewehr mit 3 Magazinen à 30 Schuss lagen im weinroten Futter. Außerdem eine Schutzweste mit Hüftgurt, Kragen und Leistenschutz. Protektoren für Arme und Beine. Sehr schön. Aber das Wichtigste fehlt noch. Der Mann griff in die Seitentasche seines Sakkos und holte ein Zigarrenkästchen heraus. Was willst du denn damit? Gabriel betrachtete andächtig den Inhalt, ohne ihn zu berühren. Wo ist die Telefonnummer? Steht auf dem Deckel. Ja. Wie lange dauert es, bis sie heiß werden? 20 Sekunden. Und wie lange halten die Mikrozellen? 24 Stunden. Auch wahrscheinlich länger. Gut, sehr gut. Was willst du denn damit? Geben die Griechen dir Geld? Ich kann über meinen Auftrag nicht reden. Aber ich soll dir schöne Grüße von Muheddin ausrichten. Oh, oh danke. Du hast an die Pastillen gedacht. Natürlich. Die Violetten sind mit Rosenöl. Oh, danke. Und die Griechen sind keine schlechten Menschen, aber eine solche Köstlichkeit kriegen sie nicht hin. Ach, die Griechen machen alles mit zu viel Zucker. Ach, wie alt warst du, als wir uns begegnet sind? Oh, 13, 14? Ein schüchterner Junge klaut ein Fischerboot und steuert es ganz allein aus Griechenland in den Hafen von Sur. Meine Männer bringen dich zu mir. Ich frage, was kannst du? Du sagst, ich kann fischen. Was kannst du noch? Ich kann töten. Und was magst du lieber? Töten. Übrigens, Herr Moody, die Pastillen sind nicht von Muheddin. Ich verstehe dich nicht. Sie könnten dich verhaften. Du könntest reden. Aber ich würde doch niemals... Ich weiß, aber es ist nötig. Wie lange habe ich noch? 5 bis 8 Minuten. Hat Janis mit dir gesprochen? Ja. Ja, und was wollte er wissen? Ich meine, er wirkte irgendwie unter Druck. Was hast du dem eigentlich über mich erzählt? Ich habe ihm erzählt, dass Touristin deine Tarnung ist. Tarnung? Wofür? Dass du mehr weißt, als du zugibst. Dass du nach Athen gekommen bist, weil auf Kreta etwas schiefgelaufen ist. Oh, Eleni, warum verbreitest du so einen Schwachsinn? Aber weil ich will, dass er anbeißt. Dass er redet. Ich brauche es für meine Story. Story. Ach, meine Füße. Bitte triff dich mit ihm, ja? Wieso? Sage ihm, du bist bereit zu verhandeln. Ich wüsste nicht, worüber. Morgen Mittag gebe ich dir mehr Informationen. Ich tauge nicht als Köder. Brauchst du Geld oder nicht? Du kannst aus dem Mann richtig viel Kohle herausholen. So, Schatz, bitte anhalten, ja? Ja. Danke. Gerne, mach ich. Das Taxi hielt vor einem Apartmenthaus. Eleni öffnete die Tür und stieg aus. Wir haben einen Deal. Du erinnerst dich? Das Geld für dich, die Story für mich. Aber du kannst ja nicht einfach hier aussteigen. Ich rufe dich an, Kindchen. Ciao, ciao. Das Taxameter zeigte 8 Euro. Eleni hatte keinen Cent bezahlt. So, wohin wollen Sie jetzt? Wie viel kostet es denn bis zum Titania Hotel? Also noch 4 Euro. Können Sie mich da irgendwo auf dem Weg rauslassen, wo es noch was zu essen gibt? Also Hauptsache billig. Ah, gute Idee. Ich habe auch Hunger. Wir hielten am Omonia-Platz und bestellten in einer Snackbar Sandwiches mit Schafskäse. Ich kann Sie leider nicht zum Essen einladen. Bin pleite. Wissen Sie, ein Grieche sagt nie, er sei pleite. Er sagt, du kriegst das Geld morgen. Sind Sie Engländerin? Nee, Deutsche. Ah, Deutschland ist gut. Nietzsche. Ich komme aus Iran, aus Teheran. Mhm. Ich heiße Maria. Darius, freut mich. Mich auch. Haben Sie einen Job in Deutschland? Nee, also nicht so richtig. Ich habe in Teheran Soziologie und Philosophie studiert. Ich spreche 4 Sprachen und ich kann am Computer arbeiten. Wow, das ist doch gut. Ja, ich muss hier weg. Ich fahre jeden Tag 18 Stunden Taxi. Ich muss halt Geld verdienen, solange es geht. Wie, solange es geht? Hier wird's knallen, und zwar bald. Die Griechen, die schaffen alles über die Grenze. Wissen Sie, Möbel, Gemälde, Schmuck, Geld, alles. Darf ich Sie was fragen? Na klar. Können Sie mir vielleicht eine Einladung schreiben? Wofür? Für die Botschaft. Wissen Sie, ein Visum nach Deutschland. Ich bin hier nur geduldet und in den Iran kann ich nicht mehr zurück. Wir sitzen hier alle in der Falle. Ja, aber eine Einladung nützt Ihnen da auch nichts. Solange Sie keine Papiere haben, kriegen Sie niemals ein Visum. Ah, verstehe. Es tut mir jetzt leid, dass ich Ihnen da nicht helfen kann. Nein, schon okay. Kein Problem. Kann ich Ihnen meine Karte geben? Also falls Sie ein Taxi brauchen, um aus Griechenland rauszukommen. Ja, gerne. Rufen Sie mich an. Das mache ich, vielen Dank. Und sagen Sie Ihrer Freundin, in Teheran ist es legal. Legal? Ja, die Operation. Sie dürfen im Iran nicht schwul sein, weil dann kommen sie an den Strick. Aber ein Mann darf eine Frau werden. Fatwa von Khomeini. Athen, 14. August. Talkshow auf BBC. Ein griechischer Politiker war zu Gast. Die Auszahlung der nächsten Tranche aus dem Hilfspaket ist nicht gefährdet. Dimitrios Dukakis, Minister für Bürgerschutz. Ich glaube an die Vernunft aller Verantwortlichen. Bürgerschutz. Kann man ein Land, das keine eigenen Haushaltsentscheidungen mehr trifft, überhaupt noch als souveränen Staat bezeichnen, Herr Minister? Wissen Sie, ich glaube, Griechenland war in seiner Geschichte immer groß, wenn es aufstand. Verstehen Sie, wenn es die Fesseln abwarf. Und ich glaube, Griechenland steht nun wieder an diesem Punkt. Moment. Das habe ich doch schon gestern irgendwo gehört. Ich persönlich glaube an ein Europa der Freiheit. An Menschen, die in Alternativen denken. Verstehen Sie? Die sich nicht länger weismachen lassen, unsere Welt müsse so und nicht anders sein. Yannis Kostaki hat genau dasselbe auf der Party gesagt. Ja? Hallo? Maria? Undine. Grüß dich, hallo. Morgen. Ich stehe hier am Hotelkiosk. Dein Name ist hier in allen Zeitungen. Was? Ja, da steht irgend sowas drin, dass die gestern in den Bergen eine Leiche gefunden haben. mit durchgeschnittener Kehle. Wahrscheinlich ein Araber. Also, die Polizei sucht eine deutsche Touristin, ja? Die in der Nähe des Fundortes gesehen wurde, auf einem Mountainbike. Das ist doch absurd. Ja, und gestern beim Abendessen, da waren zwei Polizisten an unserem Tisch. Die haben gefragt, was ich über dich weiß. Und was hast du gesagt? Naja, dass du in Athen bist, im Titania-Hotel. Du hast mich denn nicht angerufen? Ja, ich dachte, die Polizei weiß längst Bescheid. Ja, hieß einer von denen Hierakakis? Ja, keine Ahnung. Oh Mann, jetzt bist du in Schwierigkeiten, ne? Nein. Scheiße, Maria, ich wusste ja nicht... Undine, mach dir keine Sorgen, es ist alles ein Missverständnis. Du hast alles richtig gemacht, ja? Pass auf, ich rufe Kommissar Hierakakis an, der kann das alles erklären, okay? Ich melde mich wieder. Bis dann, okay? Ciao, ciao. Okay, ciao. Ich wählte Hierakakis Nummer auf dem Kommissariat. Niemand nahm ab. Ich wählte die Mobilnummer. Die von Ihnen gewählte Nummer ist vorübergehend nicht erreichbar. Gabriel betrachtete das Dromedar. Der Körper aus Atlaszeder, die Augen aus Karneol. Schwanz und Hals mit bunten Perlen geschmückt. Kunsthandwerk der Berber aus Nordafrika. Er drückte die Perlen zwischen den Ohren und unter dem Schwanz zusammen. Der Holzkörper klappte auf. 10 Glasröhrchen kamen zum Vorschein, gefüllt mit einer farblosen Flüssigkeit und mit Silikon verschlossen. Gabriel nahm einen Zünder aus dem Zigarrenkistchen von Hamoudi, legte ihn in die Aussparung einer Bibel, breitete die Drähte aus. Dann legte er jeweils 2 Röhrchen in die Aussparung. Er wickelte den Draht fest, aber nicht zu fest, ums Glas. Die Drähte sind gleichzeitig die Antennen. Würde es funktionieren? Welche Sicherheit hatte er? Ja? Wir müssen verschieben. Was? Wir sind im Plan. Es gibt einen Verräter unter uns. Diese Deutsche weiß irgendwas. Ich kümmere mich um die Deutsche. Wir wissen nicht, wie viel sie weiß. Sie gehört zum Plan. Für wen arbeitet sie? Diese Frau bringt uns alle hinter Gitter. Sie kann uns noch sehr nützlich sein. Vertrauen Sie mir. Ja? Maria, hier ist Eleni. Hallo, was gibt's denn? Du musst sofort zu mir kommen. Warum? Was ist denn los? Ich weiß, was in dem Koffer ist. Das Perseus-Protokoll. Nach dem gleichnamigen Roman von Kai Hensel. Erster Teil. Der Mann mit dem Koffer. Es sprachen Maria Tanja Schleif, Undine Sibylle Jacqueline Chetwill, Gabriel Fabian Gerhardt, Eleni Gustav Peter Wöhler, Hierakakis Hüseyin Michael Çırpıcı und als Erzähler Wolfgang Pregler. In weiteren Rollen Navid Akravan, Vittorio Alfieri, Sigrid Bode, Ben Falkenroth, Oskar Krüger, Hans-Peter Hallwachs, Frank Musekamp, Walter Renneisen, Herbert Schäfer und viele andere. Technische Realisation Gertrud Melcher und Sebastian Nohl. Regieassistenz Agnieszka Pawlowska. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Georg Büren.